Bruder, egal, wann ich bin da. Scheiß Mouth Rap und die Kohle, egal. Denn immer mein Freund, für immer mein Blut. Ich komm, wenn du rufst, meine Brut ist loyal. In guten und schlechten, warmen und kalten Nächten. Im Leben, im Tod, denn ich halte Versprechen. Und kein meiner Jungs hab ich jemals vergessen. Gib ein Fick auf den Fame durch das Rappen. Ich teile mein Fressen, gern mit dem Schwächsten. Krieg dieser Kette und keiner soll betteln. Ziehen sie dich runter, dann komm ich dich retten. Denn jeder meiner Freunde bleibt einer meiner Besten. Und reden sie scheiße, werd ich für dich kämpfen. Geh ich dabei drauf, Bruder, musst du mich rächen. Immer stabil, auf uns kann man setzen. Die letzten Wölfe unter den Bestien. Brust raus, Schulter nach hinten. Der Blick fokussiert, denn wir sehen ihn nach unten. Der Kopf in die Luft mit der Tür in das Haus. Nur so viel, wie ich brauch und der Rest wird gebunkert. Glaub mir, ich komm, wenn du rufst. Loyalität immer da für die Jungs. Immer noch Straße, machen uns gerade. Stehen wie Soldaten bereit für die Jungs. Brust raus, Schulter nach hinten. Der Blick fokussiert, denn wir sehen ihn nach unten. Der Kopf in die Luft mit der Tür in das Haus. Nur so viel, wie ich brauch und der Rest wird gebunkert. Glaub mir, ich komm, wenn du rufst. Loyalität immer da für die Jungs. Immer noch Straße, machen uns gerade. Stehen wie Soldaten bereit für die Jungs. Bruder, ruf mein Name laut, der ICO. DPK, mein Team, meine Jungs. Der Tisch wird gedeckt und wir teilen das Brot. Ich guck diese Rap-Szene an. Jeder fickt jeden den Arsch, wo er kann. Doch ich bleib stabil, Dicker, selbst ist der Mann. Streiten wegen Kleinigkeiten, doch halten zusammen. Wir kommen jetzt hoch mit Kontra K. Skinny stabil, ich bin vom Fatal. Sampler Nummer 1, der Beweis gibt dir. Ich mach weiter bis Neid und Verräter kippt mir. Loyalität an erster Stelle. Langsamer wachst noch, verteil noch die Schellen. An Hunde, die beißen, an Hunde, die bellen. Wir machen ernst für die uns nicht kennen. Raus, Schulter nach hinten, der Blick fokussiert, denn wir sehen ihn nach unten. Der Kopf in die Luft mit der Tür in das Haus. Nur so viel, wie ich brauch und der Rest wird gebunkert. Glaub mir, ich komm, wenn du rufst. Loyalität immer da für die Jungs. Immer noch Straße, machen uns gerade. Stehen wie Soldaten bereit für die Jungs. Brust raus, Schulter nach hinten, der Blick fokussiert, denn wir sehen ihn nach unten. Der Kopf in die Luft mit der Tür in das Haus. Nur so viel, wie ich brauch und der Rest wird gebunkert. Glaub mir, ich komm, wenn du rufst. Loyalität immer da für die Jungs. Immer noch Straße, machen uns gerade, stehen wie Soldaten bereit für die Jungs.